Du hast nicht die blasseste Ahnung, wovon du eigentlich redest. Wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich keinen intelligenten, selbstbewussten Mann. Ich sehe ein überhebliches Kind, das die Hosen gestrichen voll hat. Du bist ein Genie, keine Frage. Das zweifelt keiner an. Dir kann niemand auch nur annähernd das Wasser reichen. Du bist ohne Eltern aufgewachsen, stimmt? Meinst du, ich weiß auch nur irgendetwas darüber, wie dein Leben verlaufen ist? Was in dir vorgeht? Wer du bist? Nur weil ich mal Oliver Twist gelesen habe, bist du darin beschrieben worden? Mir persönlich ist das scheißegal, denn weißt du was? Ich kann von dir nichts erfahren, was ich nicht auch in irgendeinem Scheißbuch nachlesen könnte. Es sei denn, du erzählst über dich selbst, wer du bist. Das würde mich faszinieren. Da bin ich dabei.